بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir sind jetzt zu dem Punkt gelangt, wo die gesamte Menschheit am Versammlungsort stehen wird, so wie wir es bereits kennen. Die gesamte Menschheit wird an diesem einen Ort stehen, angefangen bei Adam alayhi salam bis zum letzten, der hier auf dieser Erde noch leben wird. Und die Menschen dort, sie werden voller Ängste und voller Sorgen und voller Schrecken sein, weil sie nun begriffen haben, dass das, was ihnen angedroht wurde und das, was ihnen versprochen wurde, nun Tatsache ist. Jetzt steht jeder Einzelne da und wartet darauf, dass der Erhabene Allah kommt und mit der Abrechnung anfängt. Und ihre Sorgen und ihre Ängste, sie werden heftiger und stärker, wenn sie sehen, wie das Höllenfeuer gebracht wird. So wie wir es ja bereits kennengelernt haben. Und zu diesem Augenblick, wenn das Höllenfeuer gebracht wird, ruft der Erhabene Allah Gruppen von Menschen. Zu einem Augenblick, wo die Sonne direkt über den Köpfen stehen wird, nur eine Meile entfernt, ruft der Erhabene Allah Gruppen, die unter dem Schatten des Thrones sich stellen dürfen. An einem Tag, wo es keinen anderen Schatten geben wird, außer diesen Schatten. Und wir haben auch bereits kennengelernt, wer diese Gruppen sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen. Und was die restlichen Geschöpfe anbetrifft, so werden sie stehen werden. Sie werden lange stehen in dieser extremen Hitze und in dieser extremen Enge, darauf warten, dass Allah subhanahu wa ta'ala kommt und mit der Abrechnung anfängt. Und dass einige von ihnen werden sogar hoffen und darum beten, dass die Abrechnung anfangen möge, auch wenn dies bedeuten würde, dass sie ins Höllenfeuer kommen. Das ist ihnen zu diesem Augenblick egal. Hauptsache, dieses Stehen hat endlich ein Ende, weil sie glauben, dass das Höllenfeuer nicht schlimmer sein kann als das, worin sie sich gerade befinden. Sie glauben, dass das schon Strafe genug ist und das Höllenfeuer kann nicht so schlimm sein. Aber würden sie wissen, wie streng die Strafe des Höllenfeuers ist, so würden sie sich das nicht wünschen. Aber für uns zeigt das einfach, dass dieser Tag gewaltig sein wird, wenn alle dort an diesem Platz stehen, mit einer gewaltigen Hitze, die Sonne direkt über ihren Köpfen und es ist eng, darauf warten, dass der Erhabene Allah kommt. Und die Menschen werden irgendwann einen Punkt erreichen, wo sie nicht mehr können. Wo sie diese Hitze und diese Enge und diese Ängste nicht mehr ertragen können. Und sie werden dann anfangen, miteinander darüber zu reden, was können sie tun, damit das endlich ein Ende hat. Sie werden sich fragen, was können wir machen? Wer ist derjenige, der für uns Fürsprache bei Allah ablegen kann, damit er anfängt mit der Abrechnung? Und sie werden die Propheten und Gesandten aufsuchen. Und sie werden sie darum bitten, dass sie Fürsprache einlegen beim Erhabenen Allah, weil sie ja die besten Geschöpfe sind. Diejenigen, die Allah auserwählt hat. Deswegen werden sie aufsuchen, mit der Hoffnung, dass einer von ihnen bereit ist, zum Erhabenen Allah zu gehen und Fürsprache einzulegen, damit die Abrechnung anfängt. Nicht damit sie alle ins Paradies kommen. Nein, nur die Abrechnung soll endlich anfangen. Und sie werden die Propheten und Gesandten aufsuchen und sie alle werden ihnen antworten, Nefsi, Nefsi, rette dich meine Seele, rette dich meine Seele. An diesem Tag wird jeder nur noch um sich selbst sich Sorgen machen, ob er es schaffen wird oder nicht. Jeder Prophet, jeder Gesandte wird, wenn sie zu ihm kommen, sagen, Nefsi, Nefsi, heute geht es nur noch um mich, heute hoffe ich, dass ich entkommen werde. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb uns diesen Augenblick, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Diesen Augenblick, wo die Menschen nicht mehr können und anfangen, die Propheten und Gesandten aufzusuchen. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich werde unter den Menschen am Tag der Auferstehung eine führende Stellung einnehmen. Und er sagt das nicht aus Angeberei, dass er eine führende Stellung haben wird am jüngsten Tag, sondern weil es eine Tatsache ist. Und wir werden dann gleich im Hadith sehen, warum er diese besondere Stellung haben wird und wie diese auch aussieht. Er sagte, ich werde unter den Menschen am Tage der Auferstehung eine führende Stellung einnehmen. Wisset ihr, wie sie aussieht? Allah wird die Ersten und die Letzten auf einer einzigen Ebene versammeln lassen, wo sie von jedem gesehen werden, der dorthin blickt und auch von jedem gehört werden, der sie dort aufsucht. Wie wir bereits gesehen haben, die Ersten und die Letzten, alle werden an einem Ort versammelt sein. Und jeder wird alle Menschen sehen können, jeder. Und würde einer reden, würden es alle hören, an diesem einen Augenblick, an diesem Ort. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam weiter, die Sonne wird ihnen näher rücken, worauf manche der Menschen sagen werden, seht ihr nicht, in welchem Zustand ihr euch befindet und wohin ihr gelangt seid, wollt ihr nicht nach jemandem sehen, der für euch bei eurem Herrn Fürsprache einlegt? Einige Menschen werden sagen, euer Vater Adam. Nachdem die Menschen anfangen miteinander zu reden und sagen, wir können nicht so weitermachen, es geht nicht mehr, wir halten nicht mehr aus, zu wem können wir dann gehen, dass er für uns bei Allah Fürsprache einlegt, dass er zu Allah geht und sagt, beginne mit der Abrechnung. Und dann sagt eine Gruppe von ihnen, Adam a.s., der Erste, unser Vater Allah, den können wir doch aufsuchen, damit er zum Erhaben Allah geht. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam weiter, und so kommen sie zu ihm, zu Adam. Und sie sagen zu ihm, O Adam, du bist der Urvater der Menschen. Allah hat dich mit seiner Hand erschaffen, in dich von seinem Geist eingehaucht, den Engeln den Befehl erteilt, sich vor dir niederzuwerfen und dir dem Paradies als Wohnstätte gegeben. Sie zählen all das auf, was Allah ihm gegeben hat. Und dann sagen sie zu ihm, sollst du nicht oder willst du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Du hast eine bessere Stellung bei Allah SWT. Schau, was er dir alles gegeben hat. Er hat dich mit seiner Hand erschaffen. Und du warst schon einmal im Paradies gewesen. Kannst du nicht hingehen und den Erhaben Allah darum bitten, dass er mit der Abrechnung anfängt? Und schaut, was Adam a.s. antworten wird. Er wird sagen, mein Herr ist heute sehr zornig, wie er nie zuvor zornig war, aber auch nie danach so zornig sein wird. Adam a.s., er sagt zu ihnen, wenn sie ihn aufsuchen, er sagt zu ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala ist heute sehr zornig. Noch nie war er vorher so zornig gewesen. Und auch danach wird er es niemals sein. Und dann sagt Adam a.s. weiter, er verbot mir den Baum und ich war ungehorsam. Als ich im Paradies war, hat er mir verboten, vom Baum zu essen. Und ich habe davon gegessen, ich war ungehorsam gewesen. Ich habe diese Ungehorsamkeit, diese kleine Ungehorsamkeit. Aber heute ist der Haben Allah so zornig, ich möchte nicht zu ihm hingehen. Und dann sagt er weiter, rette dich meine Seele, rette dich um meine Seele. Geh zu einem anderen, geh zu Nuh, a.s. Er hat Angst, weil Allah an diesem Tag so zornig ist, wie er noch nie vorher zornig war. Und auch nie danach wieder zornig sein wird. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat und hat Angst, mit diesem Fehler zum Erhaben Allah zu gehen. Und er sagt zu ihnen, sucht einen anderen auf, geh zu Nuh. Daraufhin werden sie zu Nuh a.s. gehen. Dieser Prophet Nuh, der 950 Jahre seine Leute zum Erhaben Allah aufgerufen hat. Dieser edle Prophet, der Tag und Nacht zum rechten Weg aufgerufen hat und geduldig dabei war. Und nur wenige sind seinem Ruf gefolgt. 950 Jahre und er ruft zum Erhaben Allah, hat alles dafür gegeben. Und sie kommen zu ihm. Und sie sagen zu ihm, O Nuh, du bist der erste Gesandte zu den Bewohnern dieser Erde. Und Allah nannte dich einen dankbaren Diener. Allah hat dich gelobt. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden und wohin wir gelangt sind? Sollst du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Allah hat dich gelobt, deswegen bist du der Richtige. Schau, wie unsere Lage ist. Geh zu Allah und bitte ihn darum. Und Nuh a.s. wird ihnen antworten, mein Herr ist heute sehr zornig, wie er nie zuvor zornig war, aber auch nie danach so zornig sein wird. Mir wurde eine Bitte gewährt, doch richtete ich diese gegen mein Volk. Verätzelt dir eine Sache auf, was der Grund dafür ist, dass er sich nicht traut, zum Erhaben Allah zu gehen, weil er so zornig an diesem Tag sein wird. Wie ihr wisst, jeder Prophet und jeder Gesandte bekommt eine Bitte vom Erhaben Allah, die ihm erfüllt wird. Wenn er mit dieser Bitte bittet, kriegt er das sofort. Jeder Prophet hat das bekommen. Jeder hat eine Bitte bekommen. Und jeder Prophet hat diese Bitte auch wahrgenommen. Bereits zu seinen Lebzeiten. Und Nuh a.s. genauso. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in einem Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, jeder Prophet hat ein Bittgebet, das erhört wird. Und jeder Prophet beeilte sich damit, seine Bitte anzuwenden. Und auch der Prophet Muhammad s.a.w. hatte seine Bitte gehabt. Aber der Prophet s.a.w. hat das nicht wahrgenommen, seine Bitte, hat ihn nicht angewandt, hat ihn versteckt, behalten. Warum? Der Gesandte Allah sagt weiter, jedoch habe ich mein Gebet als Fürbitte für meine Umma am Tag der Auferstehung aufgehoben. Jeder Prophet hat seine Bitte für sich selbst angewendet. Außer der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat seine Bitte behalten, nicht für sich selber, für seine Umma, für seine Gemeinschaft am Tag der Auferstehung, auf das Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben möge. Deswegen schaut diese Stellung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seine Sorge waren wir gewesen, dass wir alle am jüngsten Tag zu den Siegern gehören. Deswegen hat er seine einzige Bitte, was er bekommen hat, die erhört wird, was alle Propheten vor ihm auch bekommen haben und auch wahrgenommen haben, hat er es bei sich gelassen, um dieses dann für seine Ummah zu anzuwenden. Und Nuh a.s., was war seine Bitte gewesen? Nach 950 Jahren der Da'wah, er hat die Menschen gerufen und gerufen und gerufen zum rechten Weg, aber nur wenige sind ihm gefolgt. Bis er irgendwann gesehen hat, die Leute werden den rechten Weg nicht mehr folgen. Die, die den Islam angenommen haben, oder die richtige Religion angenommen haben, sind jetzt gläubig. Keiner wird mehr kommen. Und dann sagte er, so wie es Allah mit dem Koran beschrieben hat, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Und Nuh sagte, mein Herr, er wendet hier seine Bitte an. Die Bitte, die angenommen wird und sofort erfüllt wird. Er sagte, Nuh a.s. sagte, mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner, denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie die Diener in die Irre und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Das war seine Bitte, dass Allah alle Ungläubigen vernichten soll. Und deswegen, wegen dieser einen Bitte, will er, wenn sie ihn am jüngsten Tag aufsuchen, will er nicht zum Erhaben Allah gehen, weil Erhaben Allah an diesem Tag so zornig sein wird. Er wird sagen, ich habe eine Bitte bekommen, ich habe sie gegen mein Volk gemacht. Deswegen will ich nicht. Sucht einen anderen auf, geht zu Ibrahim a.s. Und dann gehen die Menschen zu Ibrahim a.s. Weiterhin suchen nach einem, der zu Allah s.w.t. geht und Fürsprache für sie einlegt. Und sie sagen, O Ibrahim, du bist der Prophet Allahs und du bist sein Freund unter allen Bewohnern dieser Erde. Und du bist der Vater aller Propheten. Sollst du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden und wohin wir gelangt sind? Und Ibrahim a.s., er wird sagen, mein Herr ist heute sehr zornig, wie er nie zuvor zornig war, aber auch nie danach so zornig sein wird. Und ich habe dreimal mit einer kleinen Lüge gelogen, und dann erwähnt er diese. Auch er zählt hier etwas auf, was er getan hat, was der Grund dafür ist, dass er sich nicht traut, zum Erhaben Allah zu gehen, weil der Erhaben Allah so zornig ist an diesem Tag. Und dann fragt sich jetzt einer, Ibrahim a.s., dieser edle Prophet, hat gelogen. Wie kann es sein, dass er gelogen hat? Er hat drei Lügen gebracht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb diese Lügen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es Abu Huraira überliefert hat und so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, Ibrahim hat niemals gelogen, außer drei Lügen. Zweimal darunter waren zugunsten Allahs. Allah sallallahu sagt im Koran, dass er sagt, Ibrahim a.s., inni saqim, gewiss, ich bin krank. Und dann sagt er ein zweites Mal, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nein, vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Und zwar ging es darum bei der ersten. Damals zu seiner Zeit waren alle ungläubig gewesen. Und jedes Jahr haben sie ein Fest gefeiert zugunsten ihrer Götzen. Genauso wie es heutzutage in vielen islamischen Ländern genauso gefeiert wird. Irgendwelche Heiligen wird jedes Jahr für sie irgendwas gefeiert. Opfergaben werden gebracht für irgendwelche Heiligen. Alles Schirkhandlungen. Und Ibrahim a.s. war ein Muwahhid gewesen. Und als sie ihn aufgerufen haben, mit daran teilzunehmen an dieser Feier, sagte er zu ihnen, inni saqim, gewiss, ich bin krank. Ich kann nicht mitkommen, ich bin krank. Und damit seine Absicht war, dass dieser Schirk Krankheit für das Herz ist. Deswegen sagte er, nein, ich bin krank, ich komme nicht mit. Das war das Erste. Und das Zweite, er sagte, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Als sie dann, sein ganzes Volk, sind rausgegangen außerhalb der Stadt, um zu feiern, hat er die Chance ausgenutzt und hat ihr Tempel aufgesucht und hat alle Götzen zerstört mit der Axt und hat nur den Größten gelassen und hat dann die Axt auf die Schulter dieses Großen gelassen. Und als die Leute von dem Fest zurückkamen und in ihren Tempel gegangen sind, sahen sie ihre ganzen Götzen zerstört. Und sie fragten ihn, weil er ja der Einzige war, der zurückgeblieben ist, hast du etwa unsere Götzen zerstört? Und er sagte zu ihnen, nein, vielmehr hat das dieser Große getan. Um sie wachzurütteln, weil sie würden direkt sagen, wie, der kann sich doch gar nicht bewegen. Dann würde er ihnen sagen, wie könnte er sie anbeten, wenn er sich doch nicht mal bewegen kann. Und das war seine zweite Lüge gewesen. Und die dritte, die hat er zugunsten von Sarah gemacht, von seiner Ehefrau. Er war mit Sarah, mit seiner Ehefrau unterwegs gewesen nach Ägypten. Und als sie dann in Ägypten waren, sagte er zu seiner Ehefrau, in diesem Land herrscht ein tyrannischer Herrscher. Sobald er mitkriegt, dass jemand eine Ehefrau hat, die hübsch ist, kommt er und nimmt diese Frau für sich. Aber nur, wenn es die Ehefrau ist. Wenn es die Schwester ist oder die Tochter macht er nicht. Aber wenn er weiß, dass sie seine Ehefrau ist, dann will er sie für sich selber beanspruchen. Und Sarah, seine Ehefrau, war hübsch gewesen. Und er sagte zu ihr, wenn die Schergen dieses Tyrannes zu uns kommen und dich sehen und fragen, wer ist das? Sag, du bist meine Schwester. Und gewiss bist du meine Schwester in der Religion. Also hat er auch hier eigentlich gar nicht gelogen. Und so war es dann gewesen, als sie dann in Ägypten waren, sahen die Schergen des Tyrannen, sahen sie Sarah, die Ehefrau von Ibrahim. Und sie sind daraufhin zu diesem tyrannischen König gegangen, haben gesagt, hier ist eine Frau in Ägypten, wunderhübsch. Niemand hat sie verdient, außer du. Und er hat befohlen, dass sie gebracht wird. Und so sind sie zu ihr gegangen, haben sie genommen und haben sie zu diesem König gebracht. Und Ibrahim a.s., als sie ihm seine Frau wegnahmen, hat er sich sofort im Gebet niedergeworfen vor dem Erhabenen Allah. Weil er wusste, an wen kann er sich wenden? Wer kann das noch verhindern, der Erhabene Allah? Deswegen hat er sofort dafür gesorgt, dass der Kontakt da war zwischen ihm, die Verbindung zwischen ihm und dem Erhabenen Allah. Weil er wusste, wenn er ihn aufrichtig bittet, wird seiner Frau nichts passieren. Und somit brachten sie zu diesem König. Und als der König sie sah und sah, wie hübsch sie war, konnte er nicht und wollte sie sofort packen. Aber daraufhin ist seine Arm runtergefallen. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Arm gelähmt. Und dieser König sagte zu Sarah, bitte Allah darum, dass er meine Hand wieder normal macht. Und ich verspreche dir, ich werde dich nicht anfassen. Und sie bat Allah und seine Hand wurde normal. Und zack, versuchte er es nochmal. Und Allah subhanahu wa ta'ala lähmte seinen Arm noch schlimmer als vorher. Und er sagte wieder zu ihr, bitte Allah darum, dass meine Hand wieder normal wird und ich verspreche dir, dir wird nichts geschehen. Und sie bat Allah und seine Hand wurde wieder normal und er versuchte es ein drittes Mal. Daraufhin ließ Allah subhanahu wa ta'ala seinen Arm noch schlimmer werden als die ersten beiden Male. Und jetzt sagte er zu ihr, bitte Allah darum, dass er meinen Arm wieder normal macht und ich verspreche dir bei Allah, dass dir nichts geschehen wird. Und sie bat Allah und sein Arm wurde normal. Und er rief denjenigen, der sie gebracht hat und sagte zu ihm, bring sie weg. Das ist kein Mensch, das kann nur ein Teufel sein. Bring sie weg. Und dann, damit sie ihn in Ruhe lässt, weil er Angst hatte, dass sie ihn verflucht, hat er ihr noch eine Dienerin mitgegeben, Hajar. Er sagt, hier, nimm das, lass mich einfach nur in Ruhe, verlass mein Land. Und sie ging zurück zu Ibrahim a.s. und er war immer noch im Gebet. Und als er mitbekommen hat, dass sie kam, hat er sein Gebet abgebrochen und sagte zu ihr, was ist geschehen? Sie sagte zu ihr, mach dir keine Sorge, nichts ist geschehen. Warum? Weil sie verstanden haben, dass derjenige, der es verhindern kann, der Erhabene Allah ist. Aber schaut, was hat er schon gelogen? Diese Sachen hatten einen Grund gehabt. Aber trotzdem wird er an diesem gewaltigen Tag, am jüngsten Tag, nicht zu Erhabenen Allah gehen, weil er Angst hat. Weil er weiß, er hat Erhabenen Allah an diesem Tag so zornig ist. Er wird zu ihnen sagen, er wird sagen, rette dich meine Seele, rette dich meine Seele. Heute geht es nur noch um mich. Sucht einen anderen auf. Geht zu Musa. Und sie werden sich aufmachen zu Musa a.s. Und sie werden zu ihm sagen, zu Moses a.s. Du bist der Gesandte Allahs. Er hat dich durch seine Botschaft und sein Gespräch mit dir vor den Menschen auserwählt. Sollst du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden und wohin wir gelangt sind? Musa wird erwidern, mein Herr ist heute sehr zornig, wie er nie zuvor zornig war, aber auch nie danach so zornig sein wird. Und ich habe eine Seele getötet, die mir nicht anbefohlen wurde zu töten. Musa a.s. wollte einem helfen und ist dann auf einen anderen losgegangen von den Anhängern von Pharao und dieser ist bei diesem Schlag umgekommen, aus Versehen. Und wegen dieser Tat traute er sich nicht, zum Herrn Allah zu gehen, weil Allah an diesem Tag so zornig sein wird. Und auch er wird zu ihnen sagen, meine Seele, sucht einen anderen auf. Geht zu Isa a.s., geht zu Jesus. Und sie werden zu Isa a.s. gehen. Und sie werden sagen, O Isa, du bist der Gesandte Allahs. Du bist sein Wort, das er Maryam entbot und ein Geist von ihm. Und du hast in der Wiege zu den Menschen gesprochen. Du hast gesprochen zu den Menschen, als du noch ein Baby warst in der Wiege. Sollst du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden und wohin wir gelangt sind? Und Isa a.s. wird sagen, mein Herr ist heute sehr zornig, wie er nie zuvor zornig war, aber auch nie danach zornig sein wird und er wird keine Sünde erwähnen. Isa a.s. wird keine Sünde und keinen Fehler aufzählen, nicht wie die anderen zuvor. Aber er wird sagen, rette dich meine Seele, rette dich meine Seele, nafsi, nafsi. Geh zu einem anderen, geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geh zu ihm und fragt ihn, ob er es tun kann. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann werden die Menschen zu mir kommen und sagen, O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Dir wurde von deinen Sünden vergeben, was vorher war und was später sein würde. Sollst du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Und daraufhin wird sich der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, aufmachen zum Erhaben Allah. Er wird am Thron ankommen, am Thron des Erhaben Allahs. Und dann wird er sich anbetend niederwerfen. Er wird sich niederwerfen, wenn er an den Thron ankommt. In einer anderen Überlieferung wird erwähnt, dass er eine Woche lang dort in diesem Zustand verweilen wird. Niederwerfen vor dem Erhaben Allah. Und der Erhabene Allah wird ihm eine Art der Lobpreisung beibringen, womit er den Herrn bitten wird, was niemals zuvor jemand gesprochen hat. Damit er seine Bitte annimmt und damit er seine Fürsprache erlaubt. Und nach dieser langen Zeit der Bitte und der Niederwerfung wird zu ihm gesagt, O Muhammad, erhebe dein Haupt. Heb deinen Kopf und bitte, denn deine Bitte wird erfüllt. Und lege Fürsprache ein und sie wird erhört. Und dann wird, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und ich werde mein Haupt erheben und sagen, O Herr, meine Umma. Auch das, was für ihn das Wichtigste war, seine größte Sorge. Er wird das Erste, was er sagen wird, O Herr, meine Umma, meine Gemeinschaft, weil darum geht es ihm eigentlich immer, dass seine Umma gerettet wird. Dass keiner von seiner Umma in die Hölle kommt, dass keiner bestraft wird. Er wird sagen, O Herr, meine Umma. Und subhanallah, schaut, wie stark diese Liebe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam für seine Umma ist. Für jeden Einzelnen von uns. Für jeden Einzelnen von uns will er, dass er gerettet wird. Und für uns, für jeden von uns hat er seine Bitte bei sich gelassen. Hat nicht darum gebeten, auch wenn alle Propheten vor ihm das getan haben. Und er es hätte auch tun können, hat er es behalten, nur für jeden Einzelnen von uns. Damit er Fürsprache einlegt für seine Umma. Und deswegen, das ist der Augenblick. Und das ist diese besondere und diese lobenswerte Rangstellung, die ihm Allah subhanahu gewährt hat. Dass er der Einzige ist, dem es erlaubt wird, an diesem gewaltigen Tag Fürsprache einzulegen. Ihm allein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Muslimen verzeichnet ist, ich bin der Gebieter aller Kinder Adams. Am jüngsten Tag der Erste, dessen Grab geöffnet wird. Der erste Fürbittende und der erste, dessen Fürbitte angenommen wird. Und damit die Fürbitte überhaupt angenommen wird, die Fürsprache, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Allah subhanahu wa ta'ala muss zufrieden sein mit demjenigen, der diese Fürbitte macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala muss zufrieden sein mit demjenigen, für den diese Fürbitte gemacht wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala muss es erlauben. Deswegen ist die Fürbitte nur für die Gläubigen erlaubt. Weil, wie gesagt, der Bittende, Allah subhanahu wa ta'ala muss mit ihm zufrieden sein, aber auch derjenige, für den die Bitte gemacht wird, mit ihm muss Allah auch zufrieden sein. Und mit den Ungläubigen und diejenigen, die Götzendienst begehen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zufrieden mit ihnen. Und das Dritte ist, Allah subhanahu wa ta'ala muss es erlauben. Aber diese Bitte und diese Fürsprache an diesem Tag ist eine spezielle Fürsprache, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Gesandten erlauben wird für die gesamte Menschheit. Für die Gläubigen und Ungläubigen, für die Sünder und die Rechtschaffenen. Nicht damit ihnen vergeben wird, nein. Damit die Abrechnung anfängt. Nur darum geht es gerade. Wir befinden uns gerade alle auf diesem einen Ort, in diesem einen Ort, wo wir stehen und warten, dass jeder von uns seine Abrechnung bekommt. Dass jeder von uns vor seinem Herrn steht und dass sein Buch gebracht wird und gesagt wird, oh so und so, warum hast du das und das getan? Oh so und so, warum hast du dies und das getan? Nur darum geht es gerade, dass das jetzt anfängt. Nicht wer jetzt ins Paradies kommt und wer ins Höllenfeuer, das kommt noch alles danach. Nur diese Lage jetzt schon am Anfang ist schon so extrem, geschweige noch, was danach noch kommen wird, wenn jeder Einzelne von uns dann vor seinem Herrn steht und er ihn wegen jeder Kleinigkeit zur Rechenschaft ziehen wird. Deswegen schaut, wie gewaltig diese Stellung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist. Und schaut, wie sehr der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam euch liebt. Aber wenn wir uns leider die heutige Lage der Muslime anschauen, dann sind es nur die wenigsten, die diese Liebe erwidern. Nur die wenigsten, die sich Allah sallallahu alaihi wasallam erbarmt hat, die erwidern diese Liebe. Viele tun nur so, dass sie den Gesandten lieben. Und sie glauben, dass sie ihre Liebe dadurch zeigen, dass sie irgendwelche Lieder singen für den Gesandten Allahs, dass sie dann anfangen zusammen zu tanzen und irgendwas tun, was der Gesandte Allah niemals getan hat. Und wenn du ihn fragst, warum machst du das? Warum feierst du den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, obwohl er und seine Gefährten es niemals gefeiert haben? Sagt er, ich bringe damit die Liebe zum Ausdruck zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn du die Liebe zum Propheten zeigen willst, dann halte das ein, was er dir befohlen hat. Und halte dich von dem fern, was er verboten hat. Damit zeigst du die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nicht, dass du hier durch die Straßen tanzt und welches Lieder singst und glaubst, dass du damit dem Gesandten Allahs näher kommst. Schauen, wie seine Liebe war für seine Umma. Was würde er wohl denken und sagen, wenn er jetzt zu seiner Umma schauen würde, die sich abgewandt hat von seiner Sunna? Keiner von ihnen sieht noch so aus wie er, nur die wenigen. Keiner tut noch das, was er getan hat, nur die wenigen. Keiner hält seine Grenzen ein, nur für die wenigen. Keiner etabliert die Gesetze, mit denen er gekommen ist, nur die wenigen. Und trotzdem werdet ihr seine Sorge sein am jüngsten Tag. Weil er weiß, dass so viele von seiner Umma Sünden begehen werden. Deswegen behält er diese Fürsprache für seine Umma und bittet seinen Herrn für seine Umma. Deswegen solltet auch ihr zurückkehren zum rechten Weg, zum Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ihm eure Liebe zeigen, indem ihr das einhält, was er befohlen hat. Und von dem Abstand nimmt, was er verboten hat. Weil nur damit zeigt ihr die wahre Liebe zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann werde ich zurückkehren und mit den Menschen auf dem Versammlungsort stehen. Nachdem er sich niedergeworfen hat vom Erhaben Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt hat, dass seine Fürsprache angenommen wurde, kehrt er zurück zu den Restlichen, die noch da stehen, zu allen anderen, die dort da stehen. Und jetzt warten sie darauf, dass der Erhabene Allah kommt, so wie es ihm würdig ist. Er wird kommen, um mit der Rechnung zu beginnen, aber so wie es seiner würdig ist. Und dann wird die Abrechnung beginnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns darin siegreich machen und uns die höchsten Stufen des Paradieses gewähren. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.